Architekten Klaas Evert Everwien durch zwei bedrohliche Fälle von Umweltverschmutzung am Rhein, Gift in den Abwässern und eine gefährliche Smogwelle angeregt wurde. Instanzen und Institutionen haben mitunter etwas gegen Fantasie. Sie fürchten ihre aus- und weitschweifende Kraft. So wurde Everwien, er gehört der Gruppe 61 an und hat Hörspiele und Romane aus der sogenannten Arbeitswelt geschrieben, kürzlich in einen Rechtsstreit darüber verwickelt, inwiefern ein Schriftsteller verschrobene Gedanken über unsere Zukunft und ihre Gefährdung erzählerisch ausmalen dürfe. Die Folge war, dass einige Textstellen seines Buches geschwärzt werden mussten. Heute nun kommt ein Science-Fiction-Hörspiel zur Ursendung, für das der Autor sein Buch als Vorlage nahm. Ende eines Störfalls stellt ein paar Senioren in den Mittelpunkt, die erleben müssen, dass ihre Stadt infolge anhaltender Umweltvergiftung evakuiert wird. Unter der Regie von Andreas Weber-Schäfer sprechen Otto Stern, Paul Bürks, Else Quecke, Alois Maria Gianni und viele andere. Was ich gesehen, bedarf der Welt in 200 Jahren. Wenn Schlangen sich türmen werden und ihr Gift über die Welt verbreiten, dass kein Mensch mehr wird atmen und leben können, kein Vieh mehr wird weiden können, so sie getroffen werden vom tödlichen Odem. Ein giftiger Wind wird wehen, Staubfahnen werden sich vom Erdboden erheben, sodass kein Kamin mehr raucht und Gras wird auf den Straßen wachsen. Im Rheinstrom treiben Fische Bauch oben Strom ab. Ich sehe einen Krater sich auftun, aus welchem giftige Dämpfe steigen und faules Wasser kommen wird und Unglück über das weite Land zwischen Köln und Amsterdam, wo Menschen flüchtend Haus und Hof verlassen vor dem Unheil, das aus dem Krater aufsteigt und in den es wieder versinken wird nach Jahrzehnten. Gegeben zu Köln, den 5. August des Jahres 1794. Hallo Freunde, hier ist der Warnfunk, eine Sendung der chemischen Industrie. Ich habe eine wichtige Mitteilung für euch. In eurem Chemiewerk ist mal wieder ein kleiner Störfall aufgetreten. Ihr habt ja sicher die Sirene gehört. Macht also Türen und Fenster dicht und bleibt da, wo ihr gerade seid. Zu Hause, im Betrieb oder im Kaufhaus. Bis euch eure Sirene wieder sagt, Ende der Vorstellung. Es sei denn, ihr setzt eure vom Werk gelieferte Schutzmaske auf. Damit seid ihr auch draußen gegen jede Belästigung geschützt. Im Übrigen, Freunde, die Sache ist ungefährlich wie immer. Nur nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ihr wisst ja, die Chemie hilft euch leben. Nichts geht ohne sie. Und nicht vergessen, Freunde, dies ist eine Sendung der chemischen Industrie. Es ist jetzt 16.42 Uhr, heute ist der 9. März 1996. Wir melden uns wieder. Tschüss. Jüsten, Bernhard, 72 Jahre, Rentner, wohnhaft Nikolaweg 25. Witwer. Meine Frau Hermine starb vor etwa 5 Jahren. Krebs. Hautkrebs, sagen die Ärzte. Ich sage, sie starb an der Chemie. Das Werk ist keine 200 Meter von hier weg. Da habe auch ich gearbeitet. Wie fast alle hier in der Stadt. War aber in der Verwaltung. Lohnbuchhaltung. Von der Produktion weiß ich nur wenig. Früher mal Schießpulver, glaube ich, dann Schwefelsäure, Kunstfasern, Jetzt hauptsächlich chemische Vertilgungsmittel. Insektizide, Herbizide, Fungizide, synthetischer Kautschuk, Isolierfolien, Integralschaumstoffe, Teppichkerne und Chemiewerkstoffe. Celidor, Novodur, Levapren, Desmodur, Desmophen. Kenn mich da aus. German, Matthias, 70 Jahre, Rentner und Witwer wie Jüsten. Wohne schräg gegenüber, Nikola wie ich, 32. War im Gegensatz zu ihm aber in der Produktion beschäftigt. Lebe mit meinem Sohn zusammen, Wolfgang Germann, 32, geschieden. Auch er ist in der Produktion. Chemiefacharbeiter, wie ich. Aber kein Vergleich zu früher. Mussten damals noch alles von Hand regulieren. Wenn nötig mit der Rohrzange. Heute sitzen sie da auf einem Drehstuhl vor ihren Terminals und drücken Knöpfe. Der Computer steuert das ganze vorgegebene Programm. Der öffnet Ventile, bestimmt die Durchflussmengen, regelt den Leitungsdruck und die Temperaturen. Der macht alles. Stamm aus dem Ruhrgebiet. War eine Eikel. War Bergarbeiter. Kam her, als mit der Kohle Schluss war und die Sache hier losging. Ich bin hier geboren. Rheinländer. Aber die wirkliche Heimat war mal das Werk. Das war wie eine große Familie, versammelt unter dem grünen Ahornblatt. Und die taten tatsächlich was für ihre Leute. Sportverein, Kegelbahn, Bücherei, Schwimmbad, Tennisplätze, alles da. Ich stand voll dahinter. Prima Rente. Bis die Sache mit Hermine passiert ist. Danach habe ich mir dann ein paar andere Gedanken gemacht. Meine Frau war ja schon immer skeptisch gewesen. Da stand manchmal wirklich unerträglich, wie faule Eier oder schlimmer. Tja. Und dann der erste große Störfall. 1979. Wie das Gusation in die Luft ging und sich die Wolke über die ganze Gegend legte. Bis oben rauf nach Kleve. Da wurde man eben hellhörig. Seither ist es nur noch schlimmer geworden. Jetzt lasse ich das Werk nicht mehr aus den Augen. Die Linken damals, die haben sich ja nur über die Atommeiler aufgeregt, wie Brockdorf, Gorleben. Was es da für Demonstrationen gegeben hat. All die Fernsehsendungen und Diskussionen, mein Gott. Und die Chemie hat sich von denen keiner gekümmert. Chemie gab es ja schon so lange. Mit der war man ja aufgewachsen. Besonders hier in der Stadt. Jüsten? Tag, Herr Jüsten. Frau Funkel hier. Ach, Tag. Wollte mir eben mal auch bei Ihnen nachhören. Sind Türen und Fenster zu? Ja. Und die Schutzmaske bereitgelegt? Ja, ja, die hängt seit Monaten an der Garderobe. Das wissen Sie doch. Ja, ist ja nur zur Sicherheit, Herr Jüsten. Radio haben Sie eingeschaltet. Ja. Ich heiße Maria Funkel. Geborene Dellhofen. Ich bin 65 Jahre alt und Witwe. Mein Mann war Polizeibeamter. Davon kriege ich eine kleine Pension. Zweimal die Woche mache ich den beiden Herren die Wohnung. Morgens bin ich meist bei Herrn Jehrmann und nachmittags dann bei Herrn Jüsten. Ich nehme ihnen dann auch schon mal was zu essen mit. Ich koche immer ein bisschen mehr, wenn ich was für mich mache. Und auch immer so was, dass man aufwärmen kann. Erbsensuppe zum Beispiel. Ist besonders der Herr Jehrmann gern. Der Jüsten isst am liebsten Reibekuchen. Wenn sein muss, auch kalt. Und wenn wieder mal so ein Störfall ist, dann rufe ich an und frage, ob die Herren auch an alles gedacht haben, damit der Gestank nicht ins Haus kommt. Man weiß ja nie, was das ist. Die vom Werk sagen zwar immer, das wäre ungefährlich, aber... Ein ganz unwichtiger Störfall, glauben Sie mir, meine Damen und Herren. Nichts weiter als eine eingeklemmte Schraube an einem Mischerarm. Das kann alle Tage passieren. Das kann mich nicht beruhigen, Herr Direktor. Schließlich hat es eine Explosion gegeben. Explosion. Das Gusation hat sich aufgeheizt. Ja, und es hat eine Verpuffung stattgefunden. Aber außerhalb des Brandherdes selbst ist die Geschichte vollkommen ungefährlich gewesen. Bei den erreichten 400 Celsius Graden hatten sich die vorhandenen Giftstoffe doch total zersetzt. Was uns dagegen in der Tat noch zu tun übrig bleibt, ist ein verbliebenes Restrisiko noch weiter zu vermindern. Und wenn unser Gott in Frankfurt geht, ich garantiere Ihnen, es gibt Tausende von Toten und Schwerverletzten. Genau. Und wo sind dann unsere Fluchtwege? Ja. Sie im Werk, Sie kennen Ihre Fluchtwege ganz genau. Dafür gibt es einen Plan. Aber wir hier in der Stadt, wo sollen denn wir hin? Und wir sind genauso nah an den Gefahrenherden dran wie Sie. Ja. Nun ja, meine Herrschaften, ein Leben ohne Risiko gibt es nicht. Tut mir leid. Ich wohne schließlich auch in der Stadt. Ja, genervt haben wir den Störfall nur deshalb, weil die Sache so gestunken hat. Wenn das aber noch nicht der Fall gewesen wäre, dann hätten Sie von dem ganzen Störfall überhaupt nichts wahrgenommen. Ihnen hätte es für Sie ja gar nicht gegeben. So ist das nämlich. Bis die ersten Leute auf der Straße umgefallen wären. Oder lieber ein Wasser. Das hat auch nicht gestunken und war trotzdem verseucht, wie sich das jetzt rausgestellt hat. Sogar in unserem Bier ist es drin, stand in der Zeitung. Ja, genau. Da wollen Sie denn, dass wir hier die Türen dicht machen? Natürlich nicht. Herr Bürgermeister, aber wir wollen sicher. Vielleicht äußern Sie sich mal dazu. Ja, nein, natürlich nicht. Wir brauchen das Werk. Es gibt unseren Bürgern die Arbeitsplätze. Wir haben doch gar keine andere Wahl in einer Stadt von unserer Größe und Struktur. Wir sind im Werk also ausgeliefert? Soweit möchte ich als Bürgermeister dieser Stadt nicht gehen. Aber wir befinden uns in einer Art Zwangslage. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass immerhin 80% unserer Belegschaft hier in der Stadt wohnen. Wir sind deshalb an einem guten Verhältnis mit der Stadt und ihren Bürgern interessiert. Ja, da gibt's enge Verzahnungen. Die können nicht so einfach gekappt werden, wie Sie sich das in Ihrem Laienverstand vielleicht vorstellen. Denken Sie an das Wohnungsbau- und an das Straßenbauprogramm, an die Erschließungsarbeit. Apropos Laienverstand, Herr Direktor! Kommen wir doch mal auf den Störfall zurück. Jawohl. Was geschehe eigentlich nach Ihrer Meinung und Ihrem Sachverstand bei einem Schwelbrand, wo die Temperatur nicht schlagartig auf 400 Grad hochgehen, wie das jetzt der Fall war, wo dann nichts explodiert oder verpufft, sondern es ganz still vor sich hin brennt. Genau. Dazu noch bei guter Wetterlage, klarem Himmel, kein Wind aus Südwest, der alles schnell verfliegen lässt. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang denn nun doch eine vielleicht hart klingende Bemerkung. Wir von der Werksleitung haben uns dieser Diskussion nicht gestellt, um Hypothesen zu erläutern und zu kommentieren. Ich wiederhole deshalb noch einmal mit aller Deutlichkeit. Die Geschichte, so bedauerlich und störend sie für die Bewohner der Stadt war, hatte nichts weiter als einen Geruchsstellenwert. Gefährlich war sie nicht. Aber um Hypothesen kommen wir doch nicht herum. Aber wenn Sie sich aus guten Gründen, wie ich vermute, nicht darauf einlassen wollen, dann eben eine Frage an den Bürgermeister. Haben Sie sich oder hat sich die Stadtverwaltung schon mal Gedanken darüber gemacht, was geschieht, wenn eines der tiefliegenden Militärflugzeuge ins Werk stürzt? Meinetwegen auf einen der zahlreichen Phosgentanks. An einen solchen Fall möchte ich gar nicht denken. Ja, mir graut davor. Niemand von uns ist darauf vorbereitet. Houston? Können Sie es sehen? Ah, Germann, Sie sind es. Ja, können Sie es sehen? Es ist mitten im Berg. Eine gewaltige Rauchsäule. Ich sehe nichts. Doch ja, jetzt kann ich es auch erkennen. Wollen Sie rüberkommen und es sich ansehen? Von hier oben aus dem zweiten Stock sieht es sich besser. Ach, ich weiß nicht. Ich bleib lieber jetzt zu Hause. Man weiß ja nie. Haben Sie übrigens Verbindung mit Ihrem Sohn? Hat er sich inzwischen aus dem Berg gemeldet? Nein, nichts. Die Rauchsäule steht kerzengerade. Kein Wind, Jüsten. Sie wissen, was das bedeutet. Das bleibt uns alles erhalten. Das bleibt hier. Warum rufen Sie nicht mein Werk an? Ich meine wegen Ihrem Sohn. Die müssen doch Auskunft geben können. Es ist wie damals, vor 5 Jahren, als die Wolke auch hier stehen blieb. Als es dann diese Erstickungsanfälle gab. War Ihre Frau nicht auch davon betroffen? Haben Sie Angst, German? Hallo? German? Antworten Sie! Sie haben Angst. Auch so schwer, das Atmen. Naja, ich habe damals den Atemkurs im Werk mitgemacht. Es geht also. Man gewöhnt sich jemand vieles. Was hast du da in der Tasche? Reibekuchen für Sie. Sie haben doch mal gesagt, die schmecken auch kalt, gut. Eben hat German angerufen. Sein Sohn ist noch im Werk. Ach, nun kommen Sie, Herr Jüsten, essen Sie. Sie müssen bei Kräften bleiben, gerade jetzt, Mann in Ihrem Alter. Was ist in der Stadt los? Haben Sie die Rauchsäule gesehen? Soldaten habe ich gesehen. Die haben alles abgesperrt. Da kommt keiner mehr durch. Zum Werk? Ach, Sie müssen essen, Herr Jüsten. Ja, ich esse ja schon, ja. Schmeckt's? Schade. Dass Sie kein Schwarzbrot mit dabei haben. Oder Rübenkraut. Schwarzbrot und Rübenkraut, das schmecken Sie am besten. Ich glaube, der German hat Angst um seinen Sohn. Der ist im Werk, verstehen Sie? Alles voll Militär. Polizei auch. Da ist was passiert. Das ist ein fürchterlicher Knall. Haben Sie was im Warnfunk dazu gesagt? Nein? Na sowas. Finden Sie das in Ordnung, Herr Jüsten, dass Sie einen so hängen lassen? Ja. Moment, die Stadtverwaltung. Die rufe ich an jetzt. Ja. Besetzt. Besetzt. Jetzt versuch's mal bei der Polizei. Die Polizei hat eins. Eins, null. Ja. Tot. Nix. Gar nichts. Kann ich noch. Feuerwehr. Eins, zwei. Auch die Feuerwehr meldet sich nicht. Kein Zeichen drin. Mein Gott, der Jüsten. German. Ich rufe German an. Der hat von seinem zweiten Stock aus einen besseren Überblick. Wenn sich doch nur sein Sohn melden würde. Was haben Sie denn eigentlich immer zu mit seinem Sohn? Der soll mir einen Lageplan besorgen vom Werk. Der ist doch da beschäftigt. Der kennt sich da aus. Ich brauche nun mal unbedingt den Lageplan. Die Wege, verstehen Sie, die einzelnen Gebäude und Produktionsstätten. Er war ja damals leider nur in der Verwaltung. Die Produktion habe ich mich nicht gekümmert. Wäre besser gewesen, ich hätte mich drum gekümmert. Jetzt brauche ich deshalb den Lagerplan, verstehen Sie? Nee. Was wollen Sie denn damit? Ach, lass mich. Schuf, Germann. Hat er da 4, 3, 3, 2, 1. Hier, Germann. Wolfgang, bist du es? Hat sich also immer noch nicht gemeldet. Jüsten hier. Ich brauche jetzt ganz dringend den Lageplan. Er hatte mir doch versprochen, Sie wissen doch, ohne Lageplan bin ich aufgeschmissen. Das sind Kindskopf, Jüsten. Sie mit Ihrer fixen Idee. Ich muss Bescheid wissen, mehr nicht. Ich muss mich da zurechtfinden können. Versuchen Sie doch bitte sofort Verbindung mit ihm aufzunehmen. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe, als wenn ich schon alles versucht hätte. Herr Germann. Hallo. Herr Germann. Weg. Einfach weg. Mitten im Satz. Nichts. Aus. Was sagen Sie dazu? Ach, dann essen Sie doch wenigstens den Reibekuchen. Lassen Sie mich jetzt endlich mit Ihren verdammten Reibekuchen zufrieden! Hören Sie. Haben Sie das gehört, Frau Funkel? Es geht uns an den Kragen. Und Sie verlangen, dass ich Ihre scheußlichen Reibekuchen esse. Ohne Schwarzbrot und ohne Rübenkraut. Ja, Moment. Herr Germann, warum klingeln Sie denn nicht? Lass mal kommen, Sie schlauen Kerl. Haben Sie immer noch nicht kapiert, was hier gespielt wird? Warum setzen Sie sich erstmal? Kein Sturm, kein gar nichts mehr. Keine winzige Information. Telefonleitungen tot. Die lassen uns hier kapieren, Justin. Krepieren! Tag, Frau Funkel. Sie auch hier? Tag, Herr Jermann. Sie machen mir ja richtig Angst. Ich habe versucht, die Stadtverwaltung zu kriegen. Nichts. Die Polizei, die Feuerwehr. Da rührt sich niemand mehr. Ob die alle schon getürmt sind? Und in der Stadt, Frau Funkel? Sie kommen doch von da. Sie müssen doch irgendwas gesehen haben, als Sie unterwegs waren nach hier. Militär, sagst du. Alles voller Militär. Und was weiter? Fahrzeuge? Menschen? Hauen die ab, die Leute? Hier auf der Straße stehen so verdächtig viele Autos mit laufendem Motor. Da ist allerhand im Jange. Und die Rauchsäule. Haben Sie die Rauchsäule gesehen? Die steht da immer noch. Ohne Schutzmaske darf ja keiner mehr auf die Straße. Gift, sage ich Ihnen. Reines Gift. Die ganze Luft angefüllt mit Gift. Denken Sie mal an die Weissagung. Johann Wittges hat er geheißen, glaube ich. 200 Jahre her. Der hat das damals schon alles gesehen. Und die Leute? Die haben gelacht. Ja. Noch gar nicht so lange her, dass sie gelacht haben darüber. Und jetzt ist es soweit. Fehlt nur noch der Krater, von dem er gesprochen hat. Aber warten Sie ab. Der kommt auch noch. Mann, Jüsten, was haben Sie vor? Machen Sie bloß keine Sachen. Mein Sohn ist noch im Werk. Versprechen Sie mir, dass Sie nichts unternehmen, solange Wolf ja noch da drin ist. Haben Sie mich gehört, Jüsten? Hat ja nicht genügt, dass damals die ganzen Felder mit den Zuckerrüben umgepflügt werden mussten. Und dass die Leute Erstickungsanfälle kriegten. Hat ja nicht ausgereicht, dass meine Frau daran zugrunde gegangen ist. Massenhysterie, haben die Ärzte gesagt. Hm? Erinnert ihr euch? Die steckten mit dem Werk unter einer Decke. Die hatten ihre genauen Anweisungen. Wie die Stadtverwaltung, wie der Bürgermeister. Die können ja nicht anders. Das Werk hatte ja alle in der Hand. Und eine Hand wäscht die andere. Denkt mal dran, wie es geheißen hat. Die Bahnlinie sei die letzte Grenze fürs Werk. Und wie lange hat es gedauert, bis man die letzte Grenze überschritten hat? Keine 5 Jahre. Dann die Autobahn. Die allerletzte Grenze. 10 Jahre hat's gedauert. Dann hat das Werk auch sie überschritten. Jetzt stehen die Kohleverflüssigungs- und die Phosgentanks da. Da genügt ein Funke. Und wir haben den Krater, von dem der Wittges gesprochen hat. Einen Brotpropheten haben sie ihn genannt. Einer, der genauso Brot essen muss wie alle anderen Leute. Aber er hat's gesehen. Und ich seh's jetzt auch. Die Menschen brauchen die Katastrophen. Ohne Katastrophen kommen sie nicht zur Besinnung. Gestern im Fernsehen, da hat einer von der Direktion gesprochen, dass sie alles unter Kontrolle hätten. Von meiner Wohnung aus kann man genau beobachten, wie sie alles unter Kontrolle haben. Ein einziges Chaos. Ich habe einen Feldstecher drüben. Wenn Sie wollen, gehen wir rüber und gucken Sie uns an. Es rennt ja wie in einem Ameisenhaufen, kreuz und quer. Bewegungen, nichts weiter. Man kann keine Schlüsse daraus ziehen. Aufbauten, Rohrleitungen, Systeme. Wie unter einem Nebelschleier, alles so ungenau. Sehen Sie das auch? Was? Die Bedrohung. Den Dunst. Vielleicht kommt er auch vom Rhein herauf. Es ist ja doch oft so neblig. Unsinn. Es ist die Wolke. Wie damals vor 5 Jahren. Genau so ist es. Man müsste einen Plan haben, um die Dinge besser unterscheiden zu können. Schlimm, dass der Sohn nicht zurück ist. Ja, Wolfgang könnte Ihnen das alles erklären. Sie wissen, dass er seine Prüfung damals mit 2 gemacht hat, ja? Ja, ja. Wollen Sie einen Schluck Bier? Ja? Nein, danke. Ah, vielleicht ist er auch wieder verdorben. Wissen Sie noch? Ich habe nichts vergessen. Tja, ich sollte wieder in meine Wohnung gehen. Der Blick hier irritiert mich. Er gibt eine falsche Perspektive. Sollten wir nicht lieber zusammenbleiben? Und wenn es nur so hier zur Unterhaltung ist. Wenn Ihr Sohn kommt, würden Sie mich dann eben anrufen. Anrufen? Sie wissen doch selbst. Ja. Na sowas? Ja, haben Sie dafür Geschmack? Die Leitungen sind wohl wieder klar. Ja. Da gehen Sie doch endlich ran. Ist ja ungeheuerlich. Na, hören Sie sich denn an. Eben total tot und jetzt das? Sie machen mich wahnsinnig, Mann. Hier bei German. Nein, nicht der Samabrat. So hören Sie doch, ich bin nicht der German. Was sagen Sie? Wie ist das passiert? Geben Sie den Hörer her. Hier, German. Hallo? Wer ist da? Hallo? Niemand mehr. Ja, was war denn? Was wollte er? Warum sind Sie nicht selbst an den Apparat gegangen? Aber ich konnte doch nicht. Natürlich konnten Sie. Wohne ich hier oder Sie? Na bitte. War es das Werk? War es wegen Wolfgang? Es war wegen Wolfgang. Ja. Es war wegen Wolfgang. Verdammt nochmal. Kommt er gleich? Er ist tot. lieber Jan. Beruhigen Sie sich doch. Und was soll jetzt werden? Nichts. Nichts. Nichts, nichts. Wir müssen doch etwas tun. Haben Sie nicht gesagt, Wolfgang sei tot? Ihre Frau ist auch tot, Herr Jüsten. Na, hören Sie doch auf, bitte. Die machen alles nur noch schlimmer. Sehen Sie mal, es sind so viele Menschen auf der Straße. Sie tragen alle ihre Schutzmasken. Wie Insekten. Wie riesengroße Insekten. Wie spät ist es? Wir fühlen mit Ihnen, Herr Germann. Ich fragte, wie spät es ist. Es ist so dunkel. Sagen Sie, Jüsten, ist schon Nacht? Meine Uhr ist stehen geblieben. Ja, es wird Nacht sein. Ich glaube, ich habe ein wenig geschlafen. Sie sollten auch was schlafen. Das wird Ihnen gut tun. Ich muss auf dem Posten bleiben. Schlafen ist das Letzte, was ich mir erlauben könnte. Vielleicht ruft das Werk noch mal an. Dass ich zu Ihnen kann. Dass Sie mich brauchen. Na, verirrend was. Hier meldet sich noch einmal der Warnfunk, meine Damen und Herren. Der im Chemiewerk aufgetretene Störfall konnte bisher leider noch nicht behoben werden. Man ist aber fieberhaft bemüht, die Ursachen der Belästigung schnellstens zu beseitigen. Haben Sie bitte noch etwas Geduld. Bewahren Sie Ruhe. Verlassen Sie auf keinen Fall Ihre Wohnungen. Halten Sie Türen und Fenster geschlossen. Setzen Sie, wenn nötig, auch im Hause die Schutzmaske auf. Die ausströmenden chemischen Substanzen sind zwar völlig ungefährlich, doch kann im Moment nicht ausgeschlossen werden, dass auch Giftstoffe austreten. Wir melden uns wieder, wenn sich was Neues ergibt. Leben Sie wohl, Freunde. Tschüss. Ach je. Haben Sie das gehört? Belästigung. Das nennt dieser Mensch Belästigung. Mein Sohn ist tot, werter Herr. German, ist Ihnen gar nichts anderes aufgefallen? Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass das Radio plötzlich wieder lief? Dass immer dann, wenn Sie Strom brauchen, auch Strom da ist. Jetzt ist wieder alles still. Schwarm Fische. Treibt das im Rhein. Sieht aus wie eine große weiße Wolke. Eine weiße Wolke? Nachts? Sie leiden unter Halluzinationen, Jüsten. Fischleiber. Verstehen Sie? Man kann sie im Mondlicht deutlich erkennen. Millionen von Fischen. Tot. Wir treiben den Fluss runter. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Reden Sie endlich. Schön, das Atmen fällt einem so schwer in die Maske. Was sagen Sie schon? In dieser Nacht müssen Tausende die Stadt verlassen haben. Aber der Mann im Radio sagt... Der Mann im Radio? Nun hören Sie doch auf damit. Haben Sie nicht gehört, wie er von Belästigung gesprochen hat? Der hat doch keine Ahnung. Der sitzt irgendwo in einem vollklimatisierten Studio und kriegt Zettel reingereicht, die er abliest. So ist das. Houston? Auf dem Werksgelände ist noch Betrieb. Was? Ja, gucken Sie mal. Ich werde mich auf den Weg machen. Es wird langsam hell draußen. Sie müssen vorher aber was essen, Herr Houston. Wenigstens ein Brot. Ins Werksgelände? Ja, sehen Sie eine Chance, ins Werksgelände reinzukommen? Ja, und dann? Kommt drauf an, was ich finde. Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Hier spricht die Einsatzleitung. Hier spricht die Einsatzleitung. Achten Sie auf diese Durchsage. Achten Sie auf diese Durchsage. Die Stadt wird geräumt. Alle Bewohner treffen sich an den markierten Plätzen. Es stehen dort Busse für den Abtransport bereit. Ruhe bewahren. Absolute Ruhe bewahren. Achtung, Achtung. Es werden jetzt die einzelnen Treffpunkte genannt. Achten Sie deshalb auf diese Durchsage. Die Einwohner aus dem südlichen Stadtbereich bis einschließlich Bahnhof und Florastraße kommen auf der Rheinfelder Straße zusammen. Die Einwohner aus dem nördlichen Bereich treffen sich am Bahnhof. Der Abtransport beginnt in einer halben Stunde. Ich wiederhole die Anordnung der Einsatzleitung. Die Stadt wird geräumt. Die Einwohner aus dem südlichen Stadtbereich treffen sich auf der Rhein... Endlich. Ja, ich komme ja schon. Mensch, wo stecken Sie eigentlich die ganze Zeit? Wir sehen Sie nicht, was hier inzwischen passiert ist. Seit einer halben Stunde sitzen wir hier schon rum. Wo haben Sie sich denn rumgetrieben? Regen Sie sich nicht auf. Ich war im Werksgelände, wie besprochen. Die Stadt ist hier räumt, es ist alles vorbei. Eigentlich hätten wir längst im Rheinfeld sein müssen. Und wir sind immer noch hier. Hat ja keinen Zweck mehr, sich jetzt noch einen Weg zu machen. Zu spät, alles zu spät. Wofür zu spät? Sie sind gut. Haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe? Die Stadt ist hier räumt worden. Niemand mehr hier, außer uns. Was wollen Sie da noch im Werksgelände, Sie Phantast? Hinter welchem Phantomgebilde jahren Sie denn noch her? Das Werk war so leer, verstehen Sie. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Alles auf der Flucht. All die gut ausgerüsteten Soldaten, Polizisten und Feuerwehrmänner weg. Aufgegeben. Kapituliert. Da hat sich niemand um mich gekümmert. Und da habe ich es mir aus der Nähe angesehen. Dies ist nämlich ein permanenter Störfall. Der wird nie mehr aufhören. Die lassen die Stadt mit dem Gift im Stich. Die sind nicht mehr fertig geworden mit dem Problem. Und dann rettet sich, wer kann. Nur wir nicht. Und das alles nur wegen Ihnen. Unsinn. Uns bleibt noch viel zu tun. Tun? Was um Himmels Willen sollen wir denn noch tun? Wie alt sind wir eigentlich? 30? 20? Wir sind gerade im richtigen Alter. Wenn es ganz ruhig geworden ist, sollten wir zum Tor an der Kölner Straße gehen und es von dort versuchen. Ich vermute die Schadenstelle dort irgendwo in der Gegend. Hier. Sehen Sie hier. Sehen Sie, was ich gefunden habe. Ein Lageplan? Ja. Mensch, wo haben Sie den her? Der blieb in einer verlassenen Wachstube liegen. Und hier. Ja, da, wo das blaue Kreuz eingezeichnet ist und hier das rote. Das sind vermutlich die Schadensstellen. Und da wollen Sie hin? Sie sind übergeschnappt. Mein Gott, Herr Houston, was haben Sie vor? Wenn es sein muss, dann mache ich das auch allein. Sie können sehen, dass Sie noch einen Transport mitkriegen. Ihnen liegt ja so viel dran. Ja. Was haben Sie denn da? Ein Zünder. Ein was? Was wollen Sie mit einem Zünder? Sie sind ja von Sinnen, Jüssen. Kommen Sie zur Vernunft. Was ich jetzt noch brauche, hoffe ich im Werk zu finden. Und seien Sie beruhigt, ich werd's finden. In dem Plan ist alles verzeichnet. Produktionsstätten, Lagerhallen, alles fein säuberlich notiert. Und das Natriumchlorat ist hier. Natriumchlorat? Sprengstoff. Den gibt's in jedem Chemiewerk. Ich hatte es mir gedacht. Sie wollen das Werk in die Luft jagen? Ja. Und uns mit? Wahnsinn. Sie sind ein wahnsinniger Jüsten. Halten Sie es für vernünftiger, alles stehen und liegen und damit laufen zu lassen und darauf zu hoffen, dass sich der Störfall irgendwann von selbst erledigt? Wir müssen ihn beenden. Begreifen Sie doch. Das Werk ist verlassen, Herr Gehrmann. Auch von den Herren Verantwortlichen, Technikern, Direktoren. Meine lieben Mitarbeiter. Meine lieben Mitarbeiter. Die Direktion hat alles fest und sicher im Griff. Verstehen Sie jetzt endlich? Da strömt seit mehr als 24 Stunden Giftgas aus. Ein Leutnant hat mir's gesagt, kurz bevor auch er das Weite suchte. Unvorstellbare Mengen an Giftgas müssen es inzwischen sein. Und was wird dagegen unternommen? Man haut ab, so wie auch Sie es vorhatten. Vielleicht erreicht man doch eben ein rettendes Ufer auf dem Himalaya oder sonst wo. Ich nicht. Ich bleibe hier. Das können wir nicht so liegen lassen. Das ist eine Aufgabe. Das gehört in die Luft gesprengt. Und wenn's niemand anderer tut, tu ich's. Keine Chemie mehr. Gut, Jüsten. Ich mache mit. Wie ruhig es ist. Friedlich. Man kann tatsächlich die Vögel auf den Feldern liegen sehen von hier oben. Sind von den Hochspannungsleitungen gefallen. Die Felder voll von toten Vögeln. Krähen, Schwalben, Spatzen. Und die Kühe. Oder was? Vielleicht Pferde. Im Lustenhof hatten sie immer Pferde. Werden also Pferde sein. Aber die Kühltürme sehen schön aus. Die haben mir immer schon gefallen. Da ist Schwung drin. Kein Wölkchen am Himmel. Ein Wetter zum Spazieren gehen. Der Gestank hat tatsächlich aufgehört. Vielleicht wird doch noch alles wieder so wie früher. Just die Funke. Oh. Großer Gott. Sie hat das Fenster geöffnet. Die Närrin. Ja. Sie hat wohl überhaupt nicht begriffen. Oder aber doch. Wir müssen sie fortschaffen, Justin. Wozu? Ja, so können sie unmöglich hier liegen lassen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das Zeug wird hier drin sein. Nichts wie weg. Komm. Ja. Meine lieben Mitarbeiter, liebe Belegschaft. Hier die alte Grenzstraße entlang, dann bis zum Haltepunkt der Betriebsbahn. Den Fußsteig rauf und wir sind im Gelände. Links halten, das ist wichtig. Den Schornstein vom alten Kraftwerk nicht aus den Augen lassen. Das ist zur Orientierung wichtig. Gebäude Nummer 18, nicht vergessen. Da steht mit weißer Farbe draufgemalt Natriumchlorat. Das ist genau das Richtige für uns. Da genügen ein paar Kilo. Verdammt düster hier unten. Was ist das? Nichts von Bedeutung. Dampf. Kommen Sie, beeilen wir uns. Und wenn wir rauskommen, gleich die Maske aufsetzen. Ja. Liebe Belegschaft, dies ist nun mal eine Institution, die an das Wohl aller Menschen denkt und dafür arbeitet mit nie erlahmender Kraft. Die Chemie hat Zukunft. Glauben Sie mir, meine lieben Mitarbeiter, nichts wird Sie aufhalten können. Warum sonst hätten wir investiert? Warum sonst hätten wir aus Arbeitern wirkliche Mitarbeiter gemacht? Warum sonst besitzen wir den größten Jubilarverein der Welt? Eigene Kaianlagen, Transportmittel auf Schiene, Straße, Wasser, ein riesiges Rohrbrückensystem für Kälte und Wärme, Pressluft und Wasser, Roh- und Hilfsstoffe. Es ist 30 Kilometer lang. 500 Gebäude. 50 Kilometer Werksstraßen, 45 Kilometer Gleisanlagen, 74 Kilometer Kanäle, Abstellplätze für 5.500 Kraftfahrzeuge, 3.900 Werkswohnungen, 12.000 Wände in der Werksbücherei. Unser Kamin der Verbrennungsanlage ist 130 Meter hoch. Unsere Mülllagerfläche umfasst 320.000 Quadratmeter, das sind 44 Fußballfelder, meine lieben Mitarbeiter. Die Chemie ist unbesiegbar. Ich glaube, es gibt welche da oben. Bestimmt. Die Kerz plagt. Was? Die Kerze. Sie plagt. Unheimlich sich vorzustellen, dass wir die einzigen Menschen in der Stadt sind. Ich habe ganz andere Dinge im Kopf. Was denn zum Beispiel? Ich dachte gerade an einen Spaziergang mit Hermine, meiner Frau. Ganz zu Anfang. Kein Mensch dachte damals an Chemie. Da war eine Fabrik draußen, weit vor der Stadt. Da fand man Arbeit und verdiente Geld. Man machte schöne Spaziergänge rüber durchs Rheinfeld und durch die Heide. Bis zum alten Zollturm. Und beim Pitschup gab's warme Waffeln mit Eis und heißen Himbeeren. Mann, Jottes, du hast hier Dank. So müsste es wieder sein. Nicht mehr für uns natürlich, aber für die anderen, die später einmal wieder hier wohnen werden. Gerede. Was? Dummes Gerede. Du weißt wohl nicht, wo wir hier sind. Worauf wir warten. Wie spät ist es eigentlich? 2:37 Uhr. Noch eine Stunde also. Nicht ganz eine Stunde. Wenn ich das alles gewusst hätte, wäre ich in Banner Eickel geblieben. War Bergmann da. Jetzt haben die eine prima Luft. Und hier geht alles vor die Hunde. Nicht mehr lange das mit der Luft in Wanne-Eickel. Wenn die Wolke rüberzieht, ist das mit der guten Luft da oben vorbei. Du hast recht, Hüsten. Überhaupt war eine gute Idee mit dem Natrium. Mit dem Sprengstoff. Ich bereue nichts. Nicht, dass du meinst, ich bereute irgendwas. Obwohl... Na, red schon. Wenn du in der Nacht nicht im Werk herumgelaufen wärst, als die Stadt evakuiert wurde. Du hättest doch sehen können, ne? Niemand hat von dir verlangt, dass du bleiben sollst. Er meint ja auch bloß. Wir hätten abhauen können. Hm? Auch du. Wer weiß, wo wir jetzt säßen. Ach, Schnee von gestern, German. Warum 3.30 Uhr? Warum kann doch nicht eher passieren? Warten macht einen ja ganz krank. Krank oder nicht? Wir haben es so besprochen. Besprochen? Du hast es so bestimmt. Ich stelle den Wecker auf 3.30 Uhr, hast du gesagt. Und Schluss. Also nicht, dass du behauptest, wir hätten darüber geredet. Geredet haben wir nicht. Das möchten wir gern festgehalten haben, ne? Naja. Geh uns ein paar Decken holen. Auch gut. So, besser so? Ja, danke. Wurde allmählich kalt hier. Kälte habe ich nie gut vertragen können. Hatte immer kalte Füße. Auch im Bett. Komisch, nicht? Noch eine Minute. Was meinst du? Es ist soweit. Nur noch Sekunden. Ob man es uns danken wird? Eines Tages? Egal. Wie? Egal! Es wird die Welt aufrütteln. Diese Katastrophe kommt genau zur richtigen Zeit. Was meinst du, Houston? 10, 9, 8, 7. Vielleicht baut man uns ein Denkmal. 5. Mich würde schon interessieren, 4, was nachher so alles passiert. 3. Dich nicht auch? 2, 1. Unweit einer Ansammlung kleiner, sich duckender, zumeist rostrot dunkler Häuser an der Straße, die den Rhein entlang auf Köln zuführt, liegt für den Wanderer, der nur Augen für die Schönheiten der Natur hat, kaum sichtbar, die verwitternde, von Unkraut und wildem Baumbestand umwucherte Ruine einer einstigen Fabrikanlage, das Chemiewerk genannt. Dieses Werk besaß in früheren Zeiten eine Machtfülle und Bedeutung, die sich heute, Jahrzehnte nach den Ereignissen, nur noch in seinen sichtbaren Ausmaßen zu erkennen geben. Glanzvolles Denkmal einer Epoche und Zeugnis gewaltigen Reichtums, kaufmännischen Strebens und segensreichen, lebenserleichternden Ingenieurgeistes. Eine Art Trampelpfad führt dann geradewegs zu dem Krater, den die verhängnisvolle Explosion vor annähernd 80 Jahren riss und die den Zustand herbeiführte, der heute zu besichtigen ist. Niemand weiß mehr, wie es zu dieser Explosion kommen konnte. Der dabei entstandene Krater bemisst sich nach Quadratmeilen und ist mit hochtemperiertem Wasser angefüllt, das aus einer bei der Explosion freigelegten heißen Wasserader stammt und das Klima der Gegend rapide veränderte. Und so gibt es für uns heutige, dort von Efeu und Kletterranken überwucherte Trümmer zu besichtigen, Dickicht aus Weißdorn und wilden Brombeeren. Und nicht nur das. Orchideenartige Gewächse, dickfleischig üppige Pflanzen mit zum Teil riesenhaften, zehnfingerigen Blättern und traubenartigen Blüten vermitteln den Eindruck subtropischer Vegetation, in der es von Kriechtieren, Lurchen und Käfern wimmelt. Seerosenteiche haben sich gebildet, Tümpel mit Stechmücken und Salamandern. Bunt gefiederte, papageienähnliche Vögel nisten im Gesträuch, das so dicht ist, dass es nur mit scharfen Haumessern zu durchdringen ist. Das Gelände wird vom Verein zur Erhaltung der Werksruine verwaltet. Einem Verein, der von den früheren Besitzern ins Leben gerufen wurde und der sich aufopferungsvoll bemüht, aus der zerstörten Landschaft einen trost- und ruhespendenden Ort für den Naturfreund zu machen. Ein Naturpark, der seinesgleichen sucht. Meine Damen und Herren, Sie hörten einen Beitrag aus der Reihe Blühende Heimat. Eine Sendung der chemischen Industrie. Das war Ende eines Störfalls, ein Science-Fiction-Hörspiel von Klaas Evert Everwin. Die Regie hatte Andreas Weber Schäfer. Otto Stern sprach die Rolle des Bernhard Jüsten, Paul Bürks hörten sie als Matthias Gehrmann und Else Quecke sprach die Rolle der Maria Funkel. Den Moderator sprach Rainer Schöne und den Direktor des Werkes Alois Maria Gianni. Der Bürgermeister war Fred Mehr, die Zwischenrufer Mario und Fanjo Marincic. Die Megafonstimme war Michael Lenz und als Prophet hörten sie Peter Lühr. Der Sprecher, der Soldat und der Leutnant waren Dieter Traupe, Michael Lerchenberg und Wolfgang Klein. Aufnahmeleitung Alexander Malachowski. Ton und Technik Peter Jütte und Ingrid Bange. Das war die Ursendung einer Produktion des Bayerischen Rundfunks.